Kundgabe 6182. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.2.1955. Wirken des Gegners. Abwehr gegen Gottes Wort. Dass die Menschen sich ablehnend verhalten gegen Gottes Wort, ist darum verständlich, weil der Gegner Gottes sie so lange beeinflussen kann, wie sie sein Reich anstreben, also durch das Verlangen nach irdischen Gütern ihm selbst die Macht über sich einräumen, die er gut nützet, indem er sie beeinflusst gegen alles Wahre, Lichtvolle, Gute, so dass sie auch dem Wort Gottes Abwehr entgegensetzen, das jedoch auf Erden das Wertvollste ist, das sie anstreben müssten. Die irdische Welt ist noch das Machtbereich des Gegners von Gott, denn sie besteht aus dem von Gott Abgefallenen, aus dem in den irdischen Schöpfungen in der Materie gebundenen Geistigen, das willensmäßig noch dem Gegner Gottes zugewandt ist, nur nicht von diesem gezwungen werden kann, den Willen des Gegners zu erfüllen. Der Mensch aber ist im Zustand des freien Willens für ihn ein geeignetes Objekt, das er nun seinem Willen gefügig zu machen sucht. Denn er will, dass dieser sich wieder ihm voll und ganz zuwendet, dass er seinen Widerstand gegen Gott aufs Neue bekundet. Und da der Mensch noch schwachen Willens ist, da er sich noch nicht fest entschieden hat für Gott, dessen Reich er nicht sieht, locket jener ihn mit seinem Reich, das für die Menschen weit mehr Anziehungskraft besitzet, weil ihnen alles vor Augen gestellt wird. Durch Gottes Wort aber werden sie hingewiesen auf die Vergänglichkeit des Irdischen. Durch Gottes Wort wird ihnen vorgehalten, wie sich ein Lebenswandel auswirken kann, wenn er recht oder falsch genützt wird. Durch Gottes Wort wird der Mensch gewarnt und ermahnt. Und er kann sein Ziel mit Leichtigkeit erreichen, wenn er sich das Wort Gottes zur Richtschnur seines Denkens und Handelns macht. Das aber sucht der Gegner Gottes zu unterbinden, um das ihm Gehörende nicht zu verlieren. Er weiß es, dass Gottes Wort als die ewige Wahrheit auch die Kraft hat, die Menschen recht zu beeinflussen, und sie dann endgültig für ihn verloren sind. Darum gilt sein ganzes Bemühen immer nur dem, die Menschen an der Entgegennahme des göttlichen Wortes zu verhindern, und darum flößt er ihnen das Gefühl der Abwehr ein, und sie hören auf ihn, weil gleichzeitig die Welt mit ihren Gütern locket. Wer sich schon mehr von der Materie gelöst hat, der wendet seine Aufmerksamkeit eher dem geistigen Reich zu, und er lässt sich auch von dem Wort Gottes eher gefangen nehmen, selbst wenn er anfangs nicht bewusst das Verlangen hat nach dem Reiche Gottes. Aber er nimmt widerstandslos an, und es wird dann auch seinen Eindruck nicht verfehlen auf ihn, weil das Wort Gottes die Kraft in sich birgt, sowie der Widerstand aufgegeben ist. In der Endzeit wird um jede einzelne Seele gerungen, und der Gegner Gottes hat großes Übergewicht, weil die Menschen ihm dieses selbst zubilligen, weil sie in einem Maß materiell sind, dass alles Geistige für sie verblasst, dass sie nicht erst prüfen, sondern schon darum nichts wissen wollen von göttlich-geistigem, weil sie dann die Welt zurückstellen müssten, die ihnen aber endlos mehr gilt. Und doch ist das Wort Gottes die einzige Rettung für die Menschen, weil es sie aufklärt und gleichzeitig Licht und Kraft gibt. Doch die Freiheit ihres Willens wird nicht angetastet, und darum entscheidet der Mensch selbst, wem er sich zuwendet. Und also schafft er sich auch selbst sein Los in der Ewigkeit. Amen.